Edgar M. Böhlke erzählt euch die Geschichte Der kleine Drache Kokosnuss. Hab keine Angst von Ingo Siegner. Ein Sturm am Horizont. Seit 4 Tagen schon hat die Drachenkinderschulklasse ihr Lager auf der Schildkröteninsel aufgeschlagen. Gestern ist auch noch die Stachelschweinklasse hier vor Anker gegangen. Die Stachelschweine waren auf Klassenfahrt in Afrika. Eigentlich sollten alle längst wieder zurück auf der Dracheninsel sein, aber am Horizont tobt ein schwerer Sturm. Jeden Morgen bringt die Möwe Mirabella die neuesten Wetternachrichten. Sturm sitzt fest, keine Änderung. Weiterhin im Norden Windböen, nachts auffrischend, teils stürmisch. Im Süden sonnig und niederschlagsfrei bei ruhiger See. Niederschlag heißt Regen und niederschlagsfrei heißt kein Regen. Weitere Aussichten unbeständig. Na bitte, wenigstens haben wir hier auf der Schildkröteninsel schönes Wetter, brummt Drachenlehrer Cornelius. Aber solange dieser Sturm tobt, kommen wir hier nicht weg, murmelt Trafalgar. Trafalgar ist die Lehrerin der Stachelschweine. Da kommen Kokosnuss, Mathilda und der kleine Fressdrache Oskar angerannt und rufen ganz außer Atem: Die Olle Minna erzählt heute Abend die Geschichte vom roten Rudolf. Dürfen wir dazu hören? Cornelius und Trafalgar blicken sich an. Warum nicht, sagt Cornelius. Aber dann gehen wir alle zusammen hin, sagt Trafalgar. Die Olle Minna ist eine uralte Riesenschildkröte. Wenn sie von alten Zeiten erzählt, kommen viele Inselbewohner herbei, um ihr zuzuhören. Die Olle Minna wartet, bis Ruhe eingekehrt ist. Dann hebt sie mit ihrer tiefen Stimme an. Der rote Rudolf war der gefürchtetste Pirat der 7 Weltmeere. Sein Schiff war aus rotem Holz gebaut, die Segel aus rotem Tuch gefertigt, und seine Flagge zeigte einen roten Totenkopf. Die mutigsten Kapitäne des Königs nahmen Reißaus, wenn sie am Horizont das rote Schiff erblickten. Doch es nützte ihnen nichts. Rudolf roch noch aus 7 Seemeilen Entfernung Gold, Silber und Edelsteine, und sein Schiff war schneller als alle anderen. So erzählte die Olle Minna von vielen Schlachten, die der rote Rudolf und seine Piraten geschlagen haben, und von den Schätzen, die sie erbeuteten. Der größte Schatz aber, fährt die Olle Minna fort, war Rudolfs rotes Amulett. Es heißt, das Amulett verlieh ihm Mut und Tollkühnheit. Dieses Amulett trug er bis zu seinem Tod. Und wie ging es mit dem roten Rudolf zu Ende? Fragt Kokosnuss. Man sagt, er habe als sehr alter Pirat sein Seemannsgrab nicht weit von der Schildkröteninsel gefunden. Aber das ist sehr lange her. »Du meinst, der rote Rudolf liegt hier auf dem Meeresgrund?« fragt Mathilda. »So wird es erzählt«, murmelt die Olle Minna. Dann gähnt sie einmal kräftig und schließt die Augen. Als Kokosnuss, Mathilda und Oskar das Lager am Strand erreichen, steht der Mond schon hoch am Sternenhimmel. Die 3 Freunde blicken über das glitzernde Meer. »Brrr, wie gruselig!« Mathilda schüttelt sich. »Irgendwo am Meeresgrund liegt dieser Rudolf, und wir baden da jeden Tag.« »Mathilda«, erwidert Kokosnuss, »das ist doch alles schon lange her. Der rote Rudolf hat sich bestimmt schon längst in Staub aufgelöst.« »Das schon«, grübelt Oskar, »aber das rote Amulett liegt bestimmt noch da unten.« »Wie wär's?« fragt Kokosnuss. Mathilda blickt zu dem kleinen Feuerdrachen hinauf. »Du willst doch nicht etwa...« »Genau«, sagt Kokosnuss. »Morgen früh tauchen wir nach dem roten Amulett.« Der seltsame Fisch. Am nächsten Morgen tauchen die drei Freunde in einer der vielen Buchten der Schildkröteninsel. »So tief wie ihr komme ich nicht«, japst Mathilda. Gerade hat sie versucht, Kokosnuss und Oskar bis hinab zum Meeresgrund zu folgen. »Dann musst du im flachen Wasser tauchen. Wer weiß, das Amulett kann überall sein«, sagt Kokosnuss, holt tief Luft und ist schon wieder in der Tiefe verschwunden. »Pff«, brummt Mathilda. »Im flachen Wasser, da gibt's doch nur Sand, total langweilig.« Plötzlich hält das kleine Stachelschwein inne. Was ist das? Nicht weit entfernt sieht sie ein seltsames Ding im Wasser schwimmen. Es sieht aus wie ein gebogenes Stück Holz. Nein, das muss doch ein Fisch sein. Mathilda schwimmt hinter diesem Ding her. Da hört sie hinter sich Kokosnuss und Oskar auftauchen. »Mathilda, wo schwimmst du denn hin?« ruft Kokosnuss. Aber dann sehen auch er und der kleine Fressdrache den seltsamen Fisch. Ohne zu zögern, folgen die beiden Freunde dem Stachelschwein. Der merkwürdige Fisch schwimmt ziemlich schnell, aber die drei lassen ihn nicht aus den Augen. Nach einiger Zeit biegt der Fisch in eine Bucht ein. »Seht mal«, ruft Kokosnuss atemlos, »er taucht auf!« Doch was dort auftaucht, sieht nicht aus wie ein Fisch. Eher wie eine riesige Blechbüchse mit runden Fenstern. »Was ist das denn?« fragt Mathilda. Kokosnuss staunt. »Das ist ein Unterseeboot, ein richtiges U-Boot. Und was wie ein krummes Stück Holz aussieht, ist das Seerohr. Damit kann man über das Meer sehen, obwohl man selbst unter Wasser ist. Das habe ich mal in einem Buch gelesen.« »Schnell«, sagt Oskar, »wir verstecken uns hinter den Felsen.« Als das U-Boot im Ufersand stecken bleibt, öffnet sich oben eine Klappe und ein dünnes Männlein hüpft heraus. Es trägt ein rotes Kopftuch und eine braune Weste, eine weite Hose und einen breiten Gürtel, in dem ein krummer Säbel steckt. »Sieht aus wie ein Pirat«, flüstert Mathilda. Die drei Freunde pirschen sich so nah wie möglich an den Strand heran. Da sehen sie eine Feuerstelle und dahinter unter den Palmen eine einfache Hütte. Das Männlein holt einen Korb mit Kartoffeln aus der Hütte und entfacht ein Feuer. Dann spießt es eine Kartoffel auf ein Stück Holz, hält es in die Glut und beginnt zu singen. »In der Karibik bei stürmischer See, der Käpt'n schreit, mir juckt der Zeh, und wenn der Zeh ihm juckt und der Ozean spuckt, dann liegt ein Fest in der Luft. Ja, bei stürmischer See, da geht's rund, da tanzt noch der faulste Hund. Von der kleinsten Maus bis zum dicksten Mann singt ein jeder so laut er nur kann.« Kokosnuss, Mathilda und Oskar hören dem Männlein erstaunt zu. »Was meint ihr? Wollen wir den mal fragen, ob er uns in seinem U-Boot mitnimmt?« schlägt Kokosnuss vor. »Bist du verrückt?« erwidert Mathilda. »Wenn das ein Pirat ist, dann macht er Hackfleisch mit Soße aus uns.« »Wir sind aber zu dritt, und er ist ganz allein«, meldet sich Oskar. »Außerdem hast du lange Stacheln, ich habe spitze Zähne, und Kokosnuss kann Feuer speien.« Mathilda seufzt, überlegt kurz und murmelt, »Also gut.« Langsam treten sie aus ihrem Felsversteck hervor und gehen auf das Lagerfeuer zu. Das Männlein ist so mit seiner Kartoffel beschäftigt, dass es sie gar nicht bemerkt. Es brummt ein neues Lied und dreht und wendet die Kartoffel, damit sie gleichmäßig gar wird. dumm, Diedelbumm. Piraten sind nicht dumm, essen gern Kartoffelchen mit einem kleinen Löffelchen. Das Männlein kichert, aber plötzlich bemerkt es die drei Gestalten, die sich seinem Feuerplatz nähern. »Hilfe!« schreit es, springt auf und klettert blitzschnell an einer Palme empor. Kokosnuss, Mathilda und Oskar blicken sich an. Dann geht Kokosnuss vorsichtig auf die Palme zu. »Entschuldigung, wir wollten Sie nur mal fragen, ob Sie uns wohl in Ihrem U-Boot mitnehmen würden.« Vorsichtig blickt das Männlein von der Palme herab. Da meldet sich Mathilda. »Wir suchen nämlich nach einem Schatz.« »Einem Schatz?« fragt das Männlein. »Ja«, sagt Oskar, »nach dem Amulett des Roten Rudolf.« Da zuckt das Männlein zusammen, rutscht ein winziges Stück hinab und sagt, »Heiliges Kanonenrohr, das suche ich auch.« »Dann können wir doch zusammensuchen«, schlägt Kokosnuss vor. »Zusammen?« wiederholt das Männlein. »Ja, in Ihrem schönen U-Boot«, sagt Mathilda. »Wie heißen Sie eigentlich?« fragt Oskar. »Gestatten Peter Backbord.« »Backbord?« »Ja, ich bin nämlich Pirat und heiße Backbord, weil ich auf der Backbordseite des Schiffes geboren bin.« Backbord heißt in der Seemannssprache links und Steuerbord heißt rechts. »Ein richtiger Pirat?« fragt Mathilda. »Aber ja«, sagt Peter Backbord. »Für einen Piraten sind Sie aber ganz schön schreckhaft. Ich dachte, Piraten haben niemals Angst«, sagt Mathilda. »Das stimmt auch«, sagt Peter, »aber ich bin manchmal doch etwas ängstlich.« »Und wo ist der Rest der Piratenmannschaft?«, fragt Kokosnuss und sieht sich um. Da wird Peter Backbord ganz rot und blickt zu Boden. »Die haben mich hier gelassen. Sie haben gesagt, dass ich nicht mutig genug bin, um ein richtiger Pirat zu sein.« Eine kleine Träne kullert über seine Wange. »Und jetzt suchst du nach dem roten Amulett«, sagt Kokosnuss. Da leuchten Peters Augen wieder auf. »Genau, denn wer das rote Amulett besitzt, der ist mutig und tollkühn.« »Dann helfen wir dir bei der Suche«, sagt Kokosnuss. »Acht Augen sehen auf jeden Fall mehr als zwei«, sagt Mathilda. Der kleine Pirat blickt die beiden Drachen und das Stachelschwein an, zählt leise und vorsichtig von 1 bis 6 und nochmal weiter bis 8. Dann sagt er, »Wir brauchen aber noch Taucherausrüstungen für euch.« »Na dann«, erwidert Kokosnuss freudig, »in die Hände gespuckt.« Peter Backbord merkt schnell, dass er keine Angst vor Kokosnuss, Mathilda und Oskar zu haben braucht. Zum Glück hat er noch alle Dinge in seiner Hütte, die für ordentliche Taucherausrüstungen nötig sind. Fässer mit eingebauten Tauchgewichten, Fenster und sogar richtige Taucherflossen. Der Riesenkrake. In Peters U-Boot ist es zwar ziemlich eng, aber dafür sehr aufregend. Peter sitzt schon am Steuer und tritt kräftig in die Pedale. Mit den Pedalen wird die Bootsschraube betrieben und schon setzt sich das U-Boot in Bewegung. Die anderen sehen sich staunend um. Es gibt einen Tisch, ein paar Hocker, ein Bett und sogar einen kleinen Ofen. Über eine Leiter geht es hinab zum Steuer, zur Tauchluke und zu drei großen Badewannen. »Wozu brauchst du denn drei Badewannen?«, fragt Kokosnuss. »Na, zum Tauchen«, erklärt Peter. »Wenn die Wannen leer sind, schwimmt das U-Boot oben. Aber wenn ich die Rohre öffne und sie volllaufen lasse, dann sinken wir hinab zum Meeresgrund, weil das Boot mit dem Wasser in den Wannen ja schwerer wird. Aha. Und wenn es wieder nach oben gehen soll, pumpst du die Wannen einfach wieder leer. Genau, sagt Peter stolz. Meine eigene Erfindung. Und dann betätigt er einen Hebel, der die Rohre zu den Wannen öffnet. Achtung, auf Tauchstation, Sinkfahrt auf 30 Fuß, Kurs 3 Uhr, ruft Peter. Hä? Fragt Mathilda. 30 Füße? Und 3 Uhr ist es schon? Nein, sagt Peter. Das ist Seemannssprache. 30 Fuß sind ungefähr 10 Meter. 3 Uhr bedeutet die Richtung. 12 Uhr ist geradeaus. 1 Uhr ist ein Stück nach rechts, nach Steuerbord. Und 3 Uhr ist genau Steuerbord. Ach so, sagt Mathilda. Komische Sprache haben diese Seeleute, denkt das kleine Stachelschwein. Da seht, ein Haifisch, ruft Oskar und drückt sich am Backbordfenster die Drachennase platt. Ui, murmelt Mathilda, und ein kleiner Schauer fährt ihr durch die Stacheln. Da, ein Korallenriff, ruft Kokosnuss. Seht mal die vielen Farben. Maschinenstopp, sagt Peter. Mannschaft fertig machen zum Tauchgang. Der Käpt'n bleibt an Bord. Willst du nicht mittauchen? Fragt Kokosnuss. Also, stottert Peter, ich bleibe lieber an Bord und passe auf das Boot auf. Kokosnuss steigt zu Mathilda und Oskar hinunter. Also, wenn du mich fragst, flüstert Mathilda, der Peter hat Angst, da hinauszugehen. Ja, sagt Kokosnuss, das glaube ich auch. Deshalb hat er auch die Greifarme draußen am U-Boot. Dann muss er gar nicht ins Wasser, wenn er das Amulett findet. Oskar hat als erster die Tauchausrüstung angelegt. Er öffnet die Luke, sagt Ahoi und gleitet hinab ins Wasser. Kurz darauf folgen Kokosnuss und Mathilda. Im Tauchfass haben sie genug Luft für eine ganze Weile. So können die drei Freunde sich in Ruhe umsehen. Überall schwimmen große und kleine Fische in den schillerndsten Farben um sie herum. Wie schön es hier ist und wie ruhig, denkt Kokosnuss. Plötzlich bemerkt er eine schnelle Bewegung und eine Druckwelle aus der Richtung, wo Oskar und Mathilda sind. Kokosnuss wendet sich um. Mathilda fuchtelt wild mit den Armen und zeigt hinunter in die dunkle Tiefe. Von Oskar aber ist keine Spur zu sehen. Mathilda ruft etwas, aber hier im Wasser kann Kokosnuss sie nicht verstehen. Er zeigt zum U-Boot. So schnell sie können, tauchen die beiden zum Boot zurück. Mathilda reißt sich ihr Tauchfass vom Kopf und ruft zu Peter, »Schnell, Oskar ist von einem Meerestier entführt worden!« »Ich hab's gesehen«, erwidert Peter mit zitternder Stimme. »Das war der große Krake.« »Der große Krake«, denken Kokosnuss und Mathilda, und die beiden bekommen ganz weiche Knie. Doch dann ruft Peter, »Kokosnuss, spring auf den zweiten Pedalsitz, zu zweit sind wir schneller.« Peter und Kokosnuss treten in die Pedale, so kräftig sie können. Mathilda späht angestrengt durch das Steuerbordfenster. »Da sind sie!« »Mehr Wasser in die Wannen«, ruft Kokosnuss. »Der Krake taucht in die Tiefe.« Peter lässt weiteres Wasser ein und schaltet die U-Boot-Scheinwerfer ein, denn tief unten im Meer gibt es kein Sonnenlicht. »Der Krake ist größer als unser Boot«, murmelt Kokosnuss. »Ob wir Oskar je wiedersehen?« die große Schlucht«, ruft Peter. »Hoffentlich schwimmt der Krake dort nicht hinein. Die Schlucht ist unendlich tief. Wir kommen mit dem U-Boot niemals bis auf den Grund.« Kokosnuss und Mathilda schaudert es. Der Krake aber überquert die Schlucht und verschwindet auf der anderen Seite. Peter lenkt das Boot hinterher über einen schmalen Sandstreifen zwischen den gewaltigen Felsen und dem Rand der Schlucht. »Wo mag der Krake sein?« »Dort«, ruft Mathilda, »ein Höhleneingang.« »Die Höhle des Kraken«, flüstert Peter mit zitternder Stimme. Vorsichtig setzt er das U-Boot vor der Höhle auf. »Da wären wir.« Kokosnuss und Mathilda legen in Windeseile die Taucherausrüstung an. »Was ist mit dir, Peter?«, fragt Kokosnuss. Peter lächelt unsicher. »Einer muss doch hier bleiben und aufpassen.« Als Kokosnuss und Mathilda die Tauchluke öffnen, flüstert Mathilda: »So ein Feigling!« »Lass ihn«, erwidert Kokosnuss, »vielleicht ist es ganz gut, wenn einer im Boot bleibt.« Der kleine Drache blickt durch das Fenster auf die Felsen hinaus. Da kommt ihm eine Idee. »Mathilda, siehst du den einzelnen Felsen dort im Sand? Den schieben wir vor die Höhle.« »Wieso das denn?« »Wirst schon sehen, warum.« Die beiden setzen die Tauchfässer auf, nehmen sich zwei Unterwasserlaternen, gleiten ins Wasser hinunter und tauchen zu dem Felsbrocken. Sie rollen den Felsen durch den Sand, bis er vor der Höhle liegt und den Eingang zur Hälfte versperrt. »Jetzt versteht Mathilda. Ganz schön clever, der Kokosnuss«, denkt sie. Dann folgt sie ihrem Freund in die Höhle des Kraken. Das rote Amulett. Peter wartet eine ganze Weile. »Hm«, murmelt er, »jetzt müssen sie aber wieder da herauskommen. Die haben ja bald keine Luft mehr.« Besorgt blickt er immer wieder auf den Höhleneingang. »Was bin ich doch für ein Riesenplattfisch. Wieso lasse ich mich immer wieder überreden, ich dumme Flunder?« Unruhig geht er auf und ab, blickt hinaus, geht wieder auf und ab und schaut wieder hinaus in Richtung Höhle. »Oh nein«, flucht er, »immer ich.« Dann steigt er zur Luke, legt zitternd die letzte Taucherausrüstung an, nimmt sich eine Laterne, öffnet die Luke und lässt sich ins Wasser hinab. Gerade will er zum Eingang der Höhle tauchen, als er aus den Augenwinkeln heraus ein Blinken bemerkt. Hat da etwas geglitzert? Er dreht sich um und hält seine Laterne hoch. Tatsächlich, da glitzert etwas. Langsam taucht er zum Rand der Schlucht. Das glitzernde Etwas hängt an einem Ast, der über den Abgrund ragt. Was ist das? Vorsichtig taucht Peter noch ein Stückchen näher heran. Er traut seinen Augen nicht. Das rote Amulett! Es ist das Amulett des roten Rudolf! Peter möchte vor Freude am liebsten in die Luft hüpfen, aber hier unten gibt es ja keine Luft. Doch da fallen ihm die beiden kleinen Drachen und das Stachelschwein wieder ein. Er überlegt: »Nein, jetzt hole ich mir zuerst das Amulett«, denkt er und taucht an dem Ast entlang. Plötzlich aber wird er hinabgezogen, eine Tiefenströmung. Im letzten Moment kämpft er sich auf den rettenden Felsvorsprung. Sehnsüchtig schaut der kleine Pirat zu dem Amulett hinüber. »Ich muss es mit dem Boot holen«, murmelt er und taucht zum U-Boot zurück. Doch als er dort ankommt, fällt sein Blick wieder auf den Höhleneingang. Und dann merkt er, dass er gar nicht mehr so viel Luft in seinem Tauchfass hat. Die anderen, was ist mit ihnen passiert? Peter blickt erst zur Höhle, dann zum Amulett und wieder zur Höhle. Sein ganzer Körper zittert und er flucht. Wieso muss ich immer so ein Pechvogel sein? Er blickt wieder zum Amulett. Doch dann gibt er sich einen Ruck und taucht in die Höhle hinein. Um sich von seiner schrecklichen Angst abzulenken, singt Peter sein Lieblingslied. »Schön ist es, ein Pirat zu sein«, sagt der Drache zu dem Stachelschwein. »Du und ich schlag mit ein, schön ist es, ein Pirat zu sein.« Je weiter Peter in die Höhle hineintaucht, desto leiser singt er, bis er nur noch ganz leise und zitternd vor sich hinpfeift. Da bemerkt er einen Lichtschein. Schnell löscht er seine Laterne. Langsam taucht er weiter. Da, hinter einer Biegung, sieht er Kokosnuss, Mathilda und Oskar, gefesselt mit Algenwurzeln. Und hinter ihnen liegt der große Krake und döst vor sich hin. Peter schlottern sämtliche Knochen und kalter Angstschweiß bricht ihm aus. »Wie schrecklich! Eine furchtbare Krakenhöhle und ich mittendrin. Das ist ja ein Albtraum. Oh nein!« flüstert er. Aber dann denkt er, Kokosnuss war vorhin so mutig und hat keine Sekunde gezögert, seinem Freund Oskar zur Hilfe zu eilen. Jetzt reiß dich zusammen, Peter. Vorsichtig taucht er zu den drei Freunden. Er zieht seinen Krummsäbel aus dem Gürtel und schneidet die Fesseln durch. Mathilda zeigt aufgeregt auf Oskar. Oh je! Der kleine Fressdrache ist ohnmächtig. So schnell sie nur können, nehmen Kokosnuss, Peter und Mathilda Oskar in ihre Mitte und tauchen zum Höhlenausgang. Da hören sie ein Geräusch. »Der Krake!« kreischt Mathilda. Auch die anderen haben den Riesenkraken bemerkt. Plötzlich kehrt Peter um und schwimmt auf den Kraken zu. »Du Mistvieh, lass uns endlich in Ruhe, du Riesenklops!« schreit der kleine Pirat wütend. Kokosnuss holt Peter ein, reißt ihn herum und zieht ihn zum Ausgang. Der riesige Schatten hinter ihnen kommt schnell näher. »Schneller!« schreit Kokosnuss. Doch dann fällt ihm ein, dass die anderen ihn ja gar nicht hören können. Im letzten Moment huschen die drei mit Oskar nach draußen. Der Krake aber passt nicht hindurch, weil der Fels ihm den Weg versperrt. Wütend stößt das riesige Tier gegen den Felsblock. Schnell öffnet Peter die Luke. Als alle vier im Boot sind, ziehen Kokosnuss und Mathilda das Tauchfass von Oskars Kopf. Der kleine Fressdrache bewegt sich noch immer nicht. Als auch die anderen ihre Taucherausrüstungen abgelegt haben, versuchen sie, Oskar wiederzubeleben. Kokosnuss haucht ihm frische Atemluft ein und Mathilda legt ihr Ohr an Oskars Drachenbrust, um zu hören, ob sein Herz noch schlägt. Da plötzlich hustet und prustet der kleine Fressdrache. »Oskar«, ruft Kokosnuss, »ein Glück!« »Das war Rettung in letzter Sekunde«, krächzt Oskar heiser. »Ich hatte echt keine Luft mehr.« »Da, seht«, ruft Mathilda, »der Krake schiebt den Fels beiseite.« Doch Peter sitzt schon an den Pedalen. »Festhalten, es geht los! Wasser abpumpen!« Das U-Boot beginnt aufzusteigen. »Oh nein«, schreit Peter plötzlich. »Das Amulett! Ich habe in der Aufregung das Amulett vergessen. Achtung, ich öffne die Wasserrohre.« Schon fließt wieder Wasser in die Badewannen. Das U-Boot sinkt und bewegt sich direkt auf den Ast über der Schlucht zu. »Das Amulett?« fragt Kokosnuss verblüfft. »Hast du es gefunden?« »Ja, sieht doch dort unten.« Peter zeigt auf den Ast und das im Scheinwerferlicht schimmernde Amulett. »Der Krake!« kreischt Mathilda. Der riesige Krake hat sich aus der Höhle befreit und zischt auf das U-Boot zu. »Beidrehen!« ruft Oskar. Peter zieht das U-Boot herum. Dabei rammt die Bootsschraube den Ast. Krach! Bricht er ab und sinkt mitsamt dem Amulett in die Tiefe. »Das Amulett! Oh nein!« schluchzt Peter. Ungläubig starrt er aus dem Fenster. Jetzt ist das rote Amulett für immer in der Tiefe verschwunden. Wieder über Wasser. »Wir müssen Wasser ablassen zum Aufsteigen«, ruft Kokosnuss und blickt besorgt zum Backbordfenster hinaus. »Der Krake hat uns gleich erreicht.« »Wasser abpumpen«, befiehlt Peter. Das U-Boot steigt schnell auf. Der Krake aber verfolgt es bis an die Oberfläche. Als das Boot auftaucht, schlingt er seine Fangarme um den Rumpf. Der Krake versucht, es wieder unter Wasser zu drücken. Mächtig erhebt er sich über dem kleinen U-Boot. Plötzlich springt Peter von seinem Sitz auf. Grimmig murmelt er: »Jetzt hab ich aber genug von diesem Kraken.« Er steigt die Leiter empor, öffnet die obere Luke und klettert hinaus. Verblüfft starren Kokosnuss, Mathilda und Oskar dem kleinen Piraten hinterher. »Mach keinen Quatsch, Peter«, ruft Kokosnuss und klettert schnell hinterher. Mathilda und Oskar folgen dem kleinen Feuerdrachen hinaus auf das Deck. Dort steht Peter, hat die Hände in die Hüften gestemmt und ruft wutentbrannt zum Kraken hinauf: »Jetzt reicht's mir aber, du Untier, du Schwappelkopf, du Riesenqualle, du Glühbirne, du! Erst entführst du den kleinen Fressdrachen und dann noch die beiden anderen, und jetzt willst du wohl auch noch das ganze Boot auffressen, oder was?« Verblüfft blickt der Krake zu dem wütenden Piraten hinab. »Ich wollte ja niemanden fressen. Es ist nur so, meine Kinder haben sich einen kleinen Drachen zum Spielen gewünscht, und da dachte ich...« »Zum Spielen«, ruft Peter, »sonst noch was? Ein Drache ist doch kein Spielzeug, du Gumminudel. Was hast du dir dabei gedacht?« »Na ja, stottert der Krake. »Ich wollte ihn doch wieder zurückbringen.« »Ach ja, zurückbringen? Wann denn? Morgen? Dann wäre der Drache aber nicht mehr sehr lebendig gewesen. Der braucht nämlich Luft zum Atmen, du Saugnapf. Schon mal davon gehört?« »Ja, also doch schon, ja«, stottert der Krake. »Dann entschuldige dich gefälligst«, ruft Peter. Der Krake blickt auf Kokosnuss, Oskar und Mathilda herab. »Tja, Entschuldigung dann auch, soll nicht wieder vorkommen«, sagt er und zieht schnell seine Fangarme vom Boot herunter. »Nun dann, auf Wiedersehen und schönen Tag auch noch.« Er wendet sich um und ist im Nu im Meer verschwunden. Kokosnuss, Mathilda und Oskar blicken Peter erstaunt an. »Was habt ihr denn?« fragt der kleine Pirat, der immer noch wütend ist. »Dem hast du's aber gegeben«, sagt Kokosnuss. »Der lässt sich so schnell nicht wieder hier blicken«, sagt Mathilda. »Hut ab«, sagt Oskar. Da lässt sich Peter missmutig auf das Bootsdeck nieder. Traurig schaut er auf das Wasser. »Das Amulett«, schluchzt er, »für immer in der großen Schlucht verloren. Jetzt werde ich für immer Peter Backbord der Ängstliche bleiben. Ohne das Amulett werde ich niemals mutig und tollkühn sein.« Kokosnuss, Mathilda und Oskar blicken einander an. Dann sagt Kokosnuss: »Peter, was du heute getan hast, war aber sehr mutig und sehr tollkühn.« »Mutiger und tollkühner geht's gar nicht«, pflichtet Mathilda bei. »Also«, sagt Oskar, »ich kenne niemanden, der so mutig ist wie du.« Peter blickt die anderen erstaunt an. »Findet ihr?« »Na«, sagt Kokosnuss, »wie du eben dem Kraken die Meinung gesagt hast, kolossal.« »Echt dufte«, sagt Oskar. »Einfach cool«, sagt Mathilda. »Meint ihr wirklich?«, sagt Peter. Und plötzlich wird er vor lauter Verlegenheit ganz rot. »Na klar«, antwortet Kokosnuss, »du brauchst überhaupt kein Amulett. Du hast uns doch auch so gerettet, ganz allein. Für mich bist du jetzt Peter Backbord der Mutige. Für uns auch«, sagen Mathilda und Oskar. Aber ich hatte doch wirklich furchtbare Angst«, sagt Peter. »Meine Knie zittern immer noch.« »Na und«, entgegnet Kokosnuss, »mir zittern auch manchmal die Knie. Angst hat doch jeder mal, sogar der Allermutigste.« »Du warst sehr mutig, obwohl du Angst hattest. Das ist etwas ganz Besonderes.« Peter denkt einen Augenblick nach. Er blickt zu Kokosnuss, dann zum Meer und dann wieder zu Kokosnuss. »Wenn ich es mir überlege, hast du wohl recht. Außerdem, was ist schon so ein Amulett?« Dann grinst er. Und seine Augen leuchten. »Freunde sind doch viel wichtiger.« Und da merkt Peter, dass er sich in seinem ganzen Piratenleben noch nie so wohl gefühlt hat. Der mutige kleine Pirat steigt wieder mit den anderen ins U-Boot hinunter und lenkt es bis an den Strand. Bevor sich Kokosnuss, Mathilda und Oskar von Peter verabschieden, trinken sie am Lagerfeuer auf ihre neue Freundschaft. Die beiden Drachen und das Stachelschwein trinken frische Kokosmilch. Und Peter nimmt einen großen Schluck Rum, so wie es sich für einen richtigen Piraten gehört. Am nächsten Tag hat der Sturm am Horizont sich verzogen. Die Drachenschulklasse und die Stachelschweinschulklasse bauen ihre Lager ab und verstauen alles auf den Flößen. »Ablegen«, rufen die Lehrer Cornelius und Trafalgar. Kokosnuss, Mathilda und Oskar schauen zurück zur Schildkröteninsel. »Was wird nur Peter mit seiner Zeit anfangen?«, denkt Kokosnuss, »jetzt, da er nicht mehr nach dem Amulett suchen muss.« Doch da sieht er, wie ein seltsames, krummes Rohr sich im Meer von der Insel fortbewegt. Schnell bewegt es sich, so schnell, dass es bald am Horizont verschwunden ist. »Er fährt bestimmt zurück zu den anderen Piraten«, murmelt Oskar, der wie Kokosnuss das kleine U-Boot beobachtet hat. »Wer weiß«, meint Kokosnuss, »vielleicht kommt er uns mal auf der Dracheninsel besuchen. Angst vor Drachen hat er bestimmt nicht mehr.« Das war die Geschichte von Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss. Hab keine Angst. Gesprochen von Edgar M. Bülke. Schön, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Steinbach sprechende Bücher und alle an diesem Hörbuch Beteiligten danken euch dafür. Liebe Eltern, wenn Sie noch weitere Hörbücher mit Ihren Kindern genießen möchten, besuchen Sie uns im Internet. Oder fordern Sie unser über 260 Hörbücher umfassendes Gesamtverzeichnis an.